Erster Jesus rief seine 12 Jünger zusammen. Er gab ihnen Kraft und Macht. Sie konnten Dämonen austreiben und Kranke heilen. Zweiter, er sandte sie aus. Sie sollten Gottes Reich verkünden und Menschen gesund machen. Dritter, Jesus sagte zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg. Nehmt keinen Stock, keine Tasche, kein Brot und kein Geld. Nehmt auch keine zweite Kleidung mit. Vierter, wenn ihr in ein Haus kommt, bleibt dort. Geht dann von dort weiter. Fünfter, wenn Menschen euch nicht aufnehmen, verlasst die Stadt. Schüttelt den Staub von euren Füßen. Das ist ein Zeichen gegen sie. Sechster, die Jünger gingen hinaus. Sie zogen durch die Dörfer. Sie verkündeten die gute Nachricht und heilten überall Kranke. Siebter, Herodes, der Herrscher, hörte alles, was geschah. Er wusste nicht, was er denken sollte. Manche Leute sagten, Johannes ist von den Toten auferstanden. Achter, andere sagten, Elias ist gekommen. Wieder andere sagten, ein alter Prophet ist auferstanden. Neunter, Herodes sagte, ich habe Johannes enthaupten lassen. Wer ist dieser Mann, von dem ich höre? Er wollte Jesus sehen. Zehnter, die Apostel kamen zurück. Sie erzählten Jesus, was sie getan hatten. Jesus zog sich mit ihnen in die Stadt Bethsaida zurück. Elfter, viele Menschen merkten es und folgten Jesus. Er empfing sie freundlich. Er sprach zu ihnen über Gottes Reich. Er machte die Kranken gesund. Zwölfter, der Tag ging zu Ende. Die 12 Jünger kamen zu Jesus. Sie sagten, schick die Leute weg. Sie sollen in die Dörfer und Höfe gehen. Dort können sie essen und schlafen. Hier ist ein einsamer Ort. 13. Jesus sagte zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie antworteten, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Wir müssten Essen für alle diese Menschen kaufen. 14. Es waren etwa 5000 Männer da. Jesus sagte zu seinen Jüngern, lasst sie in Gruppen von 50 Leuten sitzen. 15. Die Jünger taten, was Jesus sagte. Sie ließen alle Menschen sitzen. 16. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Er sah zum Himmel und dankte Gott. Er brach das Brot und gab es den Jüngern. Die Jünger gaben es den Menschen. 17. Alle aßen und wurden satt. 12 Körbe voll mit Resten blieben übrig. 18. Jesus betete einmal allein. Seine Jünger kamen zu ihm. Er fragte sie, was sagen die Leute, wer ich bin? 19. Sie antworteten, manche sagen Johannes der Täufer. Andere sagen Elias. Wieder andere sagen, ein alter Prophet ist auferstanden. 20. Jesus fragte sie, aber ihr, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete, du bist der Christus Gottes. 21. Jesus sagte ihnen streng, sie sollen es niemandem erzählen. 22. Er sagte, der Menschensohn muss viel leiden. Die Ältesten, Priester und Schriftgelehrten werden ihn ablehnen. Er wird getötet werden. Am dritten Tag wird er wieder leben. 23. Jesus sagte zu allen, wer mir folgen will, muss sich selbst verleugnen. Er muss jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. 24. Wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich verliert, wird es retten. 25. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt bekommt? Er verliert dabei aber sich selbst. Rasse 26. Wer sich für mich und meine Worte schämt, für den wird sich der Menschensohn schämen. Das wird sein, wenn er in seiner Herrlichkeit kommt. Er kommt mit der Herrlichkeit des Vaters und der Engel. 27. Ich sage euch die Wahrheit. Einige von euch werden nicht sterben. Sie werden Gottes Reich sehen, bevor sie sterben. 28. Acht Tage später nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit. Sie gingen auf einen Berg, um zu beten. 29. Während Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht. Seine Kleider wurden strahlend weiß. 30. Dann sahen sie 2 Männer, die mit Jesus sprachen. Es waren Moses und Elias. 31. Sie erschienen in hellem Glanz. Sie sprachen über Jesu Tod. Er sollte in Jerusalem geschehen. 32. Petrus und seine Freunde schliefen. Als sie aufwachten, sahen sie Jesu Glanz. Sie sahen auch die zwei Männer bei ihm stehen. 33. Als Moses und Elias gingen, sagte Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Zelte bauen. Eines für dich, eines für Moses und eines für Elias. Er wusste nicht, was er sagte. 34. Während Petrus sprach, kam eine Wolke. Sie bedeckte sie. Die Jünger bekamen Angst, als die Wolke kam. 35. Eine Stimme kam aus der Wolke. Sie sagte, das ist mein Sohn, den ich erwählt habe. Hört auf ihn. 36. Als die Stimme sprach, war Jesus allein. Die Jünger schwiegen. Sie erzählten niemandem, was sie gesehen hatten. 37. Am nächsten Tag kamen sie vom Berg herunter. Eine große Menschenmenge traf Jesus. 38. Ein Mann aus der Menge rief, Meister, bitte hilf meinem Sohn. Er ist mein einziges Kind. 39. Ein Geist packt den Jungen. Er schreit plötzlich und zuckt. Er hat Schaum vor dem Mund. Der Geist quält ihn und lässt ihn nicht los. 40. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben. Aber sie konnten es nicht. 41. Jesus antwortete, ihr glaubt nicht und seid schlecht. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Bring deinen Sohn her zu mir. 42. Als der Junge kam, riss und zerrte ihn der Dämon. Jesus befahl dem bösen Geist zu gehen. Er heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. 43. Alle Menschen waren erstaunt über Gottes große Macht. 44. Hört gut zu. Der Menschensohn wird bald in die Hände von Menschen gegeben. 45. Die Jünger verstanden diese Worte nicht. Es war ihnen nicht klar. Sie hatten Angst, Jesus danach zu fragen. 46. Die Jünger stritten darüber, wer von ihnen der Wichtigste war. 47. Jesus wusste, was sie dachten. Er nahm ein Kind und stellte es neben sich. 48. Er sagte zu ihnen, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Der Kleinste unter euch allen ist der Größte. 49. Johannes sagte, Meister, wir sahen einen Mann. Er trieb Dämonen in deinem Namen aus. Wir haben es ihm verboten. Er folgt uns nicht. 50. Jesus sagte zu ihm, verbietet es ihm nicht. Wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. 51. Die Zeit kam, dass Jesus in den Himmel gehen sollte. Er beschloss, nach Jerusalem zu gehen. 52. Er sandte Boten vor sich her. Sie gingen in ein Dorf der Samariter. Sie sollten dort alles für ihn vorbereiten. 53. Aber die Samariter nahmen ihn nicht auf. Jesus wollte nach Jerusalem gehen. 54. Die Jünger Jakobus und Johannes sahen das. Sie sagten, Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel rufen? Es soll sie verbrennen. 55. Jesus drehte sich um und tadelte sie. Er sagte, ihr wisst nicht, was für einen Geist ihr habt. 56. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. 57. Als sie unterwegs waren, sagte jemand zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. 58. Jesus sagte zu ihm, Füchse haben Höhlen. Vögel haben Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er schlafen kann. 59. Zu einem anderen sagte er, folge mir. Der Mann antwortete, Herr, lass mich zuerst meinen Vater begraben. 60. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde Gottes Reich. 61. Ein anderer sagte, ich will dir folgen, Herr. Aber lass mich zuerst meine Familie verabschieden. 62. Jesus sagte zu ihm, wer den Pflug führt und zurückblickt, ist nicht gut für Gottes Reich.